Deutschlandfunk, Rock etc. Memphis, Tennessee, war nicht nur die Heimat von Elvis Presley. Memphis war nicht allein der Geburtsort des Rock'n'Roll und ein Zentrum des Blues. In der Stadt am Mississippi gab es seit den 60er Jahren eine kleine, feine Adresse, wo ein weiteres wichtiges Kapitel amerikanischer Musikgeschichte geschrieben wurde. Dort, in der East McLemore Avenue, hatten zwei Enthusiasten eine Plattenfirma gegründet, die sich dem Soul verschrieben hatte. Soul, eine schwarze Musik, an der, so etwas war in Memphis möglich, auch ein paar weiße Musiker beteiligt waren. Soul war Musik, wie sie nur im Süden der USA entstehen konnte, intensiv wie der Blues, aber leichtfüßig, elegant, voller Energie. Otis Redding, Sam & Dave, Albert King, Rufus Thomas und Isaac Hayes waren die großen Namen jener Zeit. Die Plattenfirma Stax ist pleite gegangen, trotz großer Erfolge in den 60er und 70er Jahren. Das Aufnahmestudio wurde vor Jahren abgerissen. Vor kurzem hat man in Memphis begonnen, an jene große Zeit zu erinnern. Eine Musikakademie wurde gegründet und ein Museum wird bald eröffnet. Knut Benzer war dort. Ortsbestimmung. Eine Baustelle. Doch Baustellen hören sich überall nahezu gleich an. Das erschwert die Identifikation. Von Memphis allerdings werden Sie irgendwann mal gehört haben. Von Memphis, Tennessee. Nicht vor dem Haus des Königs, dort klingt es anders. Nach mehr, nach wesentlich mehr Verkehr von der Straße, die irgendwann nach dem bekanntlich seit langem verstorbenen König benannt wurde. Elvis Presley Boulevard. Und außerdem, was sollte da noch gebaut werden? Seine Tochter wird kaum renovieren. Auch nicht auf der Beale Street und nicht vom Peabody, dem ersten Hotel am Platz. Die Beale Street wiederum wäre ruhiger und ist man im Peabody, scheint die Außenwelt quasi wie abgeschnitten. Was gäbe es noch? Das Lorraine Motel, natürlich. Dort, wo der Pfarrer und Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King am 4. April 1968 erschossen wurde. Es erscheint merkwürdig, sich fast 35 Jahre nach seinem Tod immer noch und immer wieder auf ihn zu beziehen. Aber Dr. King hat durchaus mit der Haltung der Menschen, die in den nächsten 40 Minuten auftauchen, zu tun. Und mit ein bisschen mehr, natürlich. Das hier also, das ist das südlichere Stadtgebiet von Memphis. Eine Gegend, die der Autor Graham Marcus erlebt, weit weg im studentischen Berkeley in Kalifornien, die er vor einigen Jahren als Ghost Town beschrieben hat. Diese Indizierung beinhaltet, dass es mal anders ausgesehen haben muss. Schon klar, der Filmchef, der spielte in New York. Aber die Musik, die spielte hier. Ecke College Street, McLemore Avenue. East McLemore 926. Das war die genaue Adresse. You may call me Deanie. Deanie, das ist Deanie Parker. Wir sitzen in einem dieser typischen Holzhäuser, Bürovertrieb, Zentrale von Soulsville. Deanie Parker ist Präsidentin und Direktorin jener Firma, die dazu da ist, ein Museum aufzubauen, eine Akademie und ein Performing Arts Center. Auf dem alten Grundstück, es liegt mehr oder weniger nebenan, einmal über die College Street, auf dem alten Grundstück von Stax. My relationship to Stax Records? Genau, ihre Beziehung zu der Schallplattenfirma mit dem Namen Stax. I'm gonna do you like that. You like it? Yeah! rambling louder than that. Yeah. Make me feel good, won't you? Oh, yeah. I like it like that. Yeah. Al, oh, I like the song. And doggone it, I want you to do what you want to do. Waren wir vor Sam und Dave stehen geblieben? Bei Dinny Parker und ihrer Beziehung zu der Schallplattenfirma mit dem Namen Stax. Well, let's see. That goes back to the early 60s. Also, sagt die gepflegte Dame um die 50, lass uns zurückgehen in die frühen 60er. Ich hatte gerade meinen ersten Job bei Satellite Records. Satellite Records war der kleine Schallplattenladen, der vorne im Gebäude von Stax Records war. Die Besitzerin von Satellite Records war Estelle Axton, die Schwester von Jim Stewart. Your audience probably knows enough about Stax Records to remember that Jim Stewart and Estelle Axton. Ihre Zuhörer, so setzt Dinny Parker dann fort, werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass Jim Stewart und Estelle Axton die Gründer von Stax waren. Sie kamen aus Brunswick, Tennessee, wo sie ihr Geschäft in einer kleinen Garage hatten, hierher nach Memphis. Genau hierher an die Ecke College McLemore in South Memphis in die Gegend, die heute als Soulsville, USA bekannt ist. Die beiden erwarmen ein altes Capitol Filmtheater, renovierten es, richteten ein Studio ein und ein kleines Büro. So as a high school teenager. Ich hatte als Highschool-Teenager einen Wettbewerb gewonnen, einen Wettbewerb, dessen erster Preis ein Vorsingen bei Stax war, um eine Single aufzunehmen. Ich dachte dann allerdings, ich sollte administrative Aufgaben übernehmen. Und Jim Stewart war wahrscheinlich froh über diese Entscheidung. Er bot mir einen Job an, vielleicht auch aus dem Grund heraus, dass ich sowieso nicht singen könne. Quite frankly, I think Jim Stewart was glad as well. And he offered me the job. And I think he might have done it because he was glad that I decided that I couldn't sing anyway. So he... Und dann fing ich an, alles Mögliche bei Stax zu machen. Die Firma wuchs schnell und sie wurde groß. Und das ist ungefähr meine Beziehung zu Stax Records. Over the time period that I was with Stax Records. That's kind of sort of how I am related to Stax Records. So ungefähr. Dinny Parker war die Chefin für Öffentlichkeitsarbeit bis zum Schluss, bis 1975. Stax. Ein Akronym der Namen der Geschwister Jim Stewart und Estelle Axton. Stax. Das Erstaunliche dabei? Die beiden waren weiß, so weiß wie es nur geht. Und fast alle anderen bei Stax waren schwarz. Außerdem war Jim Stewart eigentlich Country-Musiker und Stax stand der Country-Musik so nah wie, sagen wir, Maurice Chevalier. Thank you. What was special about Stax? Was das Besondere an Stax war, fragt Dini Parker fast verwundert zurück. Ich meine, es liegt auf der Hand, was das Besondere an Stax war. Bei all den Musikern, der schwarz-weißen Hausband Booker T und DMGs. Booker T war übrigens am Anfang der Einzige, der Noten lesen und schreiben konnte, weil er nebenbei, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich sogar, in Bloomington, Indiana, Musik studierte und immer nur zum Wochenende oder in den Semesterferien Zeit hatte. Bei all den Musikern also, das war der Gedanke. Bei Otis Redding, Pops, Mavis und den anderen Staples. Rufus und dessen älterer Tochter Carla Thomas. Eddie Floyd, Little Milton, Sam and Dave hatten wir schon. Den Barcase, Albert King, Isaac Hayes und. Dini. Nun, meint sie, die Frage, was das Besondere an Stax war, das ist dann doch eine leichte, eine wunderbare Frage. Ich erzähle, warum. Du bist in Memphis, Tennessee, und du erwähntest, du seist ein bisschen in Memphis herumgekommen. Aber du warst nicht in den 60ern und 70ern hier, und du wirst keine Vorstellung davon haben, wie das war. Dass es für Schwarze ein sehr feindseliger Ort war. Memphis war keine Ausnahme, Memphis war die Regel. Diskriminierung natürlich auch außerhalb des Südens. Was Stax somit so außergewöhnlich machte, so einzigartig, wir befanden uns in einem utopischen Milieu innerhalb dieser feindseligen Stadt. Und so, what made Stax so different? What made Stax very unique was that we were really a utopian environment or city, if you will, within. Wir waren bei Stax in der Tat schwarze Menschen und weiße Menschen, die zusammenarbeiteten. Männer und Frauen, die zusammenarbeiteten, sich respektierend und wohlschätzend mit den kulturellen Unterschieden und Ähnlichkeiten. Wir lernten voneinander, teilten unsere schöpferischen Erfahrungen, wir waren interessiert an Musik. Musik war das Dominierende, an dem wir interessiert waren. Our creative experiences. We were concerned with making music. Es wurde schwierig für uns, sobald wir Stax verließen und in die wirkliche Welt kamen. Und unsere wirkliche Welt war Memphis. Das war einer der Gründe, dass, als Stax in vorsätzlichen Bankrott getrieben wurde, ich es sehr schwierig fand, in Memphis zu bleiben. Ich sah das Leben hier mit leeren Augen. Das war nicht der Ort, an dem ich sein wollte. Viele von uns, auch ich, verließen Memphis für viele Jahre. In meinem Fall waren es fast 10, bis ich wiederkam. Ich bedauere das zu sagen, aber Memphis hatte schwere Zeiten, insbesondere nach der Ermordung von Dr. Martin Luther King. Und es dauerte, bis sich die Haltung änderte, die Haltung des Herzens. Warum Stax 1975 so plötzlich bankrott ging oder, wie sie eben sagte, in den vorsätzlichen Bankrott getrieben wurde? Um die Wahrheit zu sagen, ich habe keine Ahnung. Bye. über Memphis, über Soulsville, USA, über Stax somit existiert eine Anzahl von Artikeln, Büchern und Meinungen. Verschwörungstheorien auch. Ich glaube, das Land befand sich in einer leichten Rezession damals. Selbst unsere Handelskammer in Memphis war kurz davor, auf dem Bauch zu landen. Da war nichts. Da war nichts, und für eine Firma, die so viel Freude in die Herzen der Menschen gebracht hatte, so viel Geld nach Memphis, war niemand gewillt, etwas zu tun, den ehemaligen Stax-Leuten in Memphis unter die Arme zu greifen. Sie wollten, ergänzt sie, nicht einmal etwas zu tun haben mit den Leuten von Stax. Keep raising sand about plaintiff court. You ain't hitting the B flat right. I'm gonna make a hit, if it's the last thing I do. Now to come on to you here and put your cold feet on me. Get warm your feet, woman. I'm hanging around the studio for 3 days in a row now. Think ain't nobody get a hit out of here but Sam and Dave. Rupert Thomas and Carla Thomas and Eddie Floyd, they the only one know how to play the blues. I play the blues myself. Yeah. I'm gonna give every disc jockey the blues across the country. If he don't dig this, he got a hole in his soul. Kino, in dem Stax dann saß, wurde 1985 abgerissen. Viele Jahre war da nichts, gar nichts, nicht einmal ein Parkplatz. Einfach nur ein leerstehendes Grundstück mit Scherben darauf und ein paar verfaulten Brettern. Irgendwie haben sie es hinbekommen, die Geschichte aufleben zu lassen, in einem großen gelben Gebäude. Am 24. Juli ist die Akademie eröffnet worden, die Stax Academy. Am 2. Mai 2003 wird das Museum eröffnet werden, das Stax Museum. Es ist interessant, meint Dini Parker, aber im vergangenen Vierteljahrhundert sind einige von uns, ich mit eingenommen, herumgelaufen und haben Gegenstände von damals mit uns herumgeschleppt, wie Süchtige von Ort zu Ort, gar nicht mal realisierend, warum. Als wir uns im Februar 2000 dann zusammensetzten, um das bekannt zu geben, was wir jetzt machen, war uns einleuchtend, dass es einen Grund gegeben hatte, warum wir die Jahre zuvor nicht kapiert hatten, diese Gegenstände aufzuheben. Nun kommen sie mit ihren Memorabilia. Die Reddings, die Motions waren am Wochenende da und haben was für mich hier gelassen. Ich will nach Dallas und sehen, ob ich etwas vom Johnny Taylor Pump bekomme. Wir haben was von Eddie Floyd, von Isaac Hayes, von Little Milton, von Mabel John, den Staple Singers, den Mad Lads. Wir haben was von Ann Peebles und was von den Hodges Brothers. Das sind Leute von High Records, angeregt vom Reverend Al Green. Wir stehen in Verhandlung mit Motown. Die Schwester von Maurice White, Earth, Wind & Fire, hat das vermittelt. Denn Memphis ist Maurice Whites Heimatstadt. Ja, er wuchs zusammen mit David Porter auf. Maurice White with Earth, Wind & Fire, his sister has already committed to get one of his instruments for the museum. Because this is Maurice's home, as you know. Isaac Hayes Gitarrist Charles Pitts, derjenige, der mit seinem Wawa die berühmte Gitarrenlinie auf Cheft gespielt hat, war neulich da und erzählte: Was glaubst du, was ich gefunden habe? Das Wawa-Pedal. Ich hatte es tatsächlich aufgehoben. Ich bringe es vorbei. He came by the other day and he said, went into my attic and guess what I found? That pedal, I saved it. Es ist die richtige Zeit, das ist der richtige Ort. Und nächstes Jahr ist Memphis, Tennessee, die Stadt, wo man sein sollte. And so this time by the this time next year, Memphis, Tennessee is the place to be. Das Studio selbst wird ebenfalls nachgebaut werden. Das Museum komplettiere den Heilungsprozess der Stadt. Die Überleitung zum Heute, den Transfer. Stax war ein Ort, an dem viele von uns erfuhren, was in jener Zeit relevant war. Wir haben die Möglichkeit, jungen Leuten von heute relevante Dinge nahezubringen. Wir haben zurückzugeben. Das wollen wir tun. Und wen von all denen, die bei Stax gearbeitet haben, hat sie am liebsten gemocht? Oh, you're trying to get me into trouble, Newt. No. Du willst mich in Schwierigkeiten bringen, was? Sagt sie. That is a question that, ich versuche ehrlich zu sein, meint sie. Answer from me on it, but I'm going to be very honest with you. I had an opportunity to work with all of these people. That is a rare opportunity. Ich hatte also die Gelegenheit, setzt sie dann fort, mit all denen, die bei uns Musik gemacht haben, zusammenzuarbeiten. Eine einzigartige Gelegenheit, denn dadurch, dass eine meiner Aufgaben die Werbung war, kam ich einigen sehr, sehr nah. Ich gebe zu, dass ich denen, die weniger schwierig waren, näher kam als anderen, insofern, dass ich denen eher helfen konnte, ihr Potenzial zu verwirklichen. Aber ich schätzte sie, wie sie waren. Difficult to deal with. I appreciated each of them in their own right. Albert King, ich mochte ihn sehr. Er war ein Gigant, ich meine in puncto Körpergröße. Er war ein großer Mann, aber er war ein Gentleman. Albert suchte jemanden, dem er trauen konnte. Albert just wanted somebody who he could trust. You know, and honestly, I love B.B. King. B.B. King is... Ich mag B.B. King, cool, der Bluesmann, der Beste. Aber da war etwas in Alberts Spiel mit seiner linken Hand, das mich zu ihm zog. Ich meine, ich kannte ihn, den, der sich manchmal missverstanden fühlte. That endears me to Albert. And perhaps it is because I knew Albert and I loved Albert. He was a wonderful person, sometimes misunderstood. But he was such an incredible talent. And then there was Johnny Taylor. Dann war da Johnny Taylor, den mochte ich auch. Ich sah ihm gerne zu, so cool, so elegant, so verführerisch in seinem Gesang. Ich fand das immer toll, wie er durchs Studio schlenderte. Eine Flasche Bier in einer Papptüte, den Hut schräg auf dem Kopf. He was a fun person to be around. He was an interesting person. Carla. I liked some of the songs that Carla did. Carla Thomas, einige ihrer Songs waren klasse und sie war eine liebenswerte Person. Und Rufus, ihr Vater, er war ein geborener Entertainer, der seinen Beruf sehr, sehr ernst nahm. Took his profession very, very serious, very seriously. Super talented person. And then Otis. Und dann Otis Redding, ein weiterer ungeheurer Mann. Vielleicht sage ich das, weil ich relativ klein bin, aber Otis war ein großer Mann. So sanft, so freundlich, so nachdenklich. Ich habe ihn nie Unsinn machen sehen, eine ernsthafte Person. Ich erinnere mich, wie aufgeregt alle waren, wenn er kam. Denn wir hatten schnell heraus, dass er neue Songs dabei hatte und neue Bläserarrangements. Diese Energie, dieser Kerl war wirklich unglaublich. Es wird nie einen weiteren Otis geben. Er hatte natürliches Talent, ein Phänomen. When we learned that Otis was coming to town, because Otis was bringing new songs, he was bringing new horn lines and that energy. And I mean, this guy was just, you know, incredible. There will never be another Otis. He was just a natural talent. You know, a phenomenon. And then Booker T and the MGs. Und dann natürlich Booker T and the MGs. Die mochte ich unglaublich gerne. Ich war ja dabei und ich weiß noch genau, wie viele Stunden sie jedem anderen Musiker widmeten. Als Rhythm Section, als Produzenten, als Songschreiber. Sie waren das Herz und die Seele von Stax. Und dann die Memphis Horns, unser Messersatz. I mean, they were the heart and soul of Stax Records and the Memphis Horns and how they would work to create those lines. And then Isaac. Und dann Isaac Hayes, als dieser junge Mann das erste Mal kam, er zog sich immer zweimal um. And then of course the Staple Singers. Und natürlich die Staple Singers, eine wunderbare Familie. Traurig, dass Pops nicht mehr unter uns ist und Cleotha gesundheitliche Probleme hat. Mervis ebenfalls, Yvonne geht es gut, aber nun ja, die Zeiten haben sich geändert. You know, Yvonne is still there, but it's just, you know, and things have changed. You know, Eddie Floyd still looks good. Eddie Floyd sieht immer noch gut aus. Er klingt gut. Der hat sich nicht verändert. Eddie Floyd that he was. William Bell, you know. Yes, Knock on Wood. William Bell, Knock on Wood. Ich finde es schön, die Gelegenheit zu haben, mit allen in Kontakt zu bleiben. Und dieses Museum, diese Replika der alten Firma Stax, wird mir die Gelegenheit dazu geben. Gives me that opportunity, you know. Even the Mad Lads, I see them occasionally. Selbst die Mad Lads sehe ich ab und an. Die Astors, Candy, das war deren großer Hit in den frühen 60ern. Wayne Jackson und Andrew Love, die beiden von den Memphis Horns sehe ich und dann reden wir. Ich meine, einige finden es langweilig, über die alten Zeiten zu sprechen, aber wir genießen das. Carla Thomas lebt in Memphis, Andrew Love, James Alexander von den Barcase, die Astors, ein paar von den Mad Lads, die Temprees, Marvel Thomas, ein paar der Soul Children, auch die leben in Memphis. Und wirklich am liebsten, meinte Dini dann, sei ihr Otis gewesen. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Dini Parker hat übrigens damals auch eigene Songs geschrieben. Einige sogar. Würde sie ein paar aufzählen? Oh, yes, I'll be happy to. Gerne, ja. Würde mir Freude bereiten. Sure Made a Man Out of Me für Otis Redding. Give Me Enough to Keep Me Going On für Carla Thomas. No Time to Lose für Carla Thomas. Was noch? Einen für Mabel John. Mit Estelle Axton habe ich dann einen für Ruby Johnson geschrieben. Dann einen für Sam & Dave. I had one song on Sam & Dave. I wrote New Year's Resolution for Otis. New Year's Resolution für Otis und Carla. I Want Someone, Ain't That a Lot of Love. Den sang dann Homer Banks und anschließend Three Dog Night und Simply Red und die Rolling Stones. Also einige. Three Dog Night has done it. Simply Red has done it, Rolling Stones, Ain't That a Lot of Love, Homer Banks and I wrote. Einige Songs dann, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Es schmeichelt mir allerdings, wenn ich sehe, wer alles diese Lieder gesungen hat. Ich genieße das. When I see these songs being discovered all of a sudden, I enjoy it. Und ein Weihnachtslied hat sie komponiert. Who Took the Merry Out of Christmas? Gesungen damals von den Staple Singers. Eine Woche zu spät, aber sei es drum. Selbst der König war mal hier gewesen und hatte hier bei Stax aufgenommen. Hier an der Ecke College McLemore. East McLemore, ganz genau, Hausnummer 926. Das war Rock etc. mit einer Sendung über Soul aus Memphis von Knut Benzer.